das geht mich an. Sieh dich um, Freund. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben, dass sie gar so aufgebracht wider mich sind? Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt ihr unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein, reines, helles Wasser. Wasser? Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein dir überbringen soll. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir das goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dass du nie dich der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Wer denn also? Wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Hier, dies Gemälde schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann ist Glück, Ehr und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Fein nicht zu hastig getrunken.